Zona am Feuer, so nah am Tabu. Die Stadt liegt da in ihrem nackten Licht. Die Nacht spuckt ihre Jäger aus. Desperados schauen hinter mir her, kalte Blicke unter die Haut. Il mio corpo è salta la femminilità, oziosa complicità. È una luce nel buio, i nostri torpedos si fermano qua. Wir beide sind so nah am Feuer, so nah am Tabu. Wir küssen die Nacht, nur ich und du. Ich bin dein dunkler Cherubin, du die Sphinx im schwarzen Kleid. Wir sind beide bereit, wir sind so nah am Feuer. Wir halten uns fest und besiegen die Angst. Wir atmen gern die Gefahr. Wir lieben den Abgrund und fühlen uns im Schatten unverwundbar. I falsi allarmi di felicità, verso un soffio di libertà. E come due parà, e noi non ci sa. Tuo corpo salta la femminilità, oziosa complicità. È una luce nel buio, i nostri torpedos si fermano qua. Wir beide sind so nah am Feuer, so nah am Tabu. Wir küssen die Nacht, nur ich und du. Ich bin dein dunkler Cherubin, du die Sphinx im schwarzen Kleid. Wir sind beide bereit, wir sind so nah am Feuer.